cause I'm a jungle brother. Thank you. wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Code Red hier im Freien Radio für Stuttgart. 22 bis 1 Uhr. Heute 23 bis 1 Uhr. Im Studio Topsy-Turvy. Und als sehr spontanes Debüt Dark Eminence. Schnitten am Stück zum Mitnehmen, zum Gleichverzehr gedacht, ganz egal. Live und direkt, 99,2 in der Luft, 102,1 im Kabel. Und als Livestream über www.freies-radio.de. Soweit von mir. This is Code Red approaching. Enjoy the show.

Yes, yes, Code Red. Das war jetzt eine gute halbe Stunde Sub-Minus. Und jetzt bin ich dran. Topsy-Turvy. Let's Jetzt geht's weiter. Code Red hier im Freiradio für Stuttgart. Debüt, Premiere, das erste Mal hier. Mr. Greenberg. Hallo, Kacke. Nichts kannst du liegen lassen, ich Kack-Wiki hier. Mann, egal, eigentlich egal. Jacke wie Hose. Kekse gehen, Kekse kommen, Kekse gehen, ey. Weil das gleiche alter Corner, hört mir zu. Das sind Zwarrerl, ein paar Stiefeln, das sind Zwarrerl, ein paar Schuhe. Was ich darf und was ich tue, geht in einer Tour retour. Gehst auf Kur, hast deine Ruhe, hast keine Zeit, brauchst der Hast kein Weib, brauchst der Hur, was Bescheid, weißt nicht nur. Hast der Neif, stehst halt zu, bis du schleichst, machst deinen Schuh. Bis der Scheich geht da gut, bis verheirat, brauchst du anständige Möbel gar nicht du. Hast eine Tochter und kein Tour, war der Sperma nicht so gut. Dem im Kappe, die sind Tappe, dem in Hut haben Abitur. Man tut, was man muss und man kann, was man tut. Alles, was ich da noch sag, dazu ist Blut. Sack in dein Knack, deine Gummer sagen nicht fuck. Aber ritzen unser Logo in dein Nagel, neuer Lack. Ob's das glaubst oder weißt oder meinst oder tust, ein gutes Pferdl springt nicht her, alles wie Mut. Die einen schnupfen, die anderen trinken. Die einen hupfen, die anderen springen. Oh, einer wird der andere ist am Spinner. Und am Ende bleibt euch sie wie immer. Die einen schnupfen, die anderen trinken. Die einen hupfen, die anderen springen. Oh, einer wird der andere ist am Spinner. Und am Ende bleibt euch sie wie immer. Scheiße mit der Scheiße hier! Was regt mich überhaupt auf? Ich bin leider wie Zaun mit der Pisse hier wie Kack. Wir bomben Bass in unsere Beats, bis beide Boxen zreist. Und morgen kaufst du heute nein, in kurzem am Dreist. Am Geld wird schon nicht scheitern, also hör mir auf zum Meitern. Du lebst ja nicht umsonst im Freistaat Bayern. Freistaat Bayern! Gabel oder PayPal, Kopf wird gesprungen. Bis der Bordstein, Schwalm oder akuten Bronzer. Ganz egal, ob in Montan oder im Oberndorf. Du sagst Barack Obama, ich sag Barack Obama. Fährst du mit am Skoda vor, raucht er wie ein Brucher Sofa-Rohr. Aber du kommst von A nach B, da muss man sehen, da bin ich da in unserem Korridor. Da hängt der Lehrbuch, für jeden da draußen, der sich schwer tut. Der Lehrbuch sauft der Grachal und der Schäfer Flasch und Shampoos. Sei jeder, Homo Junto gefangt, ha! Wird Natascha Kampusch. Es ist Kupft wie Kechtel, egal wie hoch der Druck ist. Es ist Kupft wie gesprungen, von mir aus von der Zugspitze. Schlussstrich. Die einen schnupfen, die anderen trinken. Die einen hupfen, die anderen springen. Oh, einer wird der andere ist am Spinner. Und am Ende bleibt euch sie wie immer. Die einen schnupfen, die anderen trinken. Die einen hupfen, die anderen springen. Oh, einer wird der andere ist am Spinner. Und am Ende bleibt euch sie wie immer. We'll be right back. Bass Kick. Let the bass kick. We'll be right back. like a dead by four. Cause me and my clique were well hardcore. My niggas are drive-by and I'm a drive-by cure. I'm a dapper, rapper, slapper, microphone attacker, computer hacker, password cracker, shab boy yakker when we step up on the tracker, fast like Schumacher. Listen, dapper, rapper, slapper, microphone attacker, computer hacker, password cracker, shab boy yakker when we step up on the tracker, DJ come for blaze like the fader. Superman, yeah, disrespect my DJ, I want this your program. Make a man dog if I push a club bomb, clock damn. Yo, I do my guan like a dapper, I do my guan like a Dan. I do my guan like a hero, like said them Superman. Yeah, disrespect my DJ, I want this your program. Make a man dog if I push a club bomb, clock damn. World boy, them are talk. And go on at them wicked man, no flex like them dog. But me and my clique, we no tap back, no talk. Fastness and darkness are my trademark. Talk, them are talk, and them are talk, them are talk. Go on at them wicked man, no flex like them dog. But me and my clique, we no tap back, no talk. I know them war of the stars, stars. I'm a

Freies Radio für Stuttgart. Ihr hört gerade Code Red. Und an den Turntables ist Mr. Greenberg. Dieses Jahr 20 Jahre Code Red. Das Ganze wird auch gebührend gefeiert am 28. Oktober im Universum Stuttgart. Wir haben zwei Floors. Auf dem großen Floor Drum and Bass, auf dem kleinen Floor Elektro, Mashup. Das Ganze auch für schmales Geld. Für mehr Informationen checkt unsere Seite auf Facebook, facebook.com/coderedfm oder unsere Homepage www.code-red-fm.de. Thank you. So, es ist jetzt kurz vor eins. Damit kommen wir langsam zum Ende. Das waren jetzt 2 Stunden Code Red hier im Freien Radio für Stuttgart. Den Anfang hat Subminus gemacht, danach kam ich, Topsturvy. Und jetzt gerade an den Decks, Mr. Greenberg.